Die Zeltwand öffnete sich und die gleiche Gruppe kam ins Zelt zurück. Und sie entschuldigten sich bei uns, sie hatten nichts gehört. Sie entschuldigten sich und jetzt war die Situation gegeben für ein Glaubensgespräch. Und wir waren ungefähr 2 Stunden mit ihnen, weit über Mitternacht hinaus, im Gespräch. Einer gab uns seine Adresse, ein anderer wollte, dass wir mit ihm beten. Der Pfarrer des Ortes sagte zu mir im Anschluss, Bruder Vogel, das ist für mich das stärkste Erlebnis meines Dienstes. Seit heute Nacht glaube ich wieder an Wunder. Seit heute Nacht glaube ich wieder an Wunder. Es geht also um diese Thematik, Gebet und wie Gott eingreift, wenn wir uns im Gebet ihm zur Verfügung stellen. Und nun möchte ich gerne eine ganz heiße Geschichte dazu lesen, aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 17, die Verse 8 und folgende. Sie stehen auch dabei. Okay, dürfen Sie gerne, ich stehe ja auch. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn unter Mose, also legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Volk durch das Schwert der Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn. Amen. Ich nenne das die stärkste Definition über Gebet, was am Ende in dieser spannenden Geschichte steht. Die Hand an den Thron des Herrn. Meine Freunde, Beter sind Leute, die im Thronbereich Gottes geistlich sich aufhalten dürfen. Und sie dürfen voller Vertrauen die Hand an den Thron des Herrn legen, nicht die Faust, nicht fordernd, demütig, aber sie dürfen mutvoll die Hand an den Thron des Herrn legen und dürfen Gott bitten. Nein, Beter sind nicht Leute, die sich auf dem Boden wie arme Würstchen herumwälzen und irgendwas rausdrücken aus ihrem Mund, sondern Beter sind Menschen, die mit dankbarem und erhobenem Haupt in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Und sie dürfen Gott bitten, sie dürfen mit ihm sprechen, sie dürfen Gott an seine Verheißung erinnern. Die Hand an den Thron des Herrn. Bitte, wenn Sie vielleicht heute noch sich eine Zeit zum Gebet nehmen, dann stellen Sie sich einmal dieses Bild vor. Dann sind Sie geistlich nicht in Ihrer Bude, nicht in Ihrem Wohnzimmer, sondern dann sind Sie geistlich eigentlich genau am Thron. Und Sie dürfen Ihre Hand an den Thron Gottes legen und dürfen mit ihm sprechen und dürfen Ihre Anliegen vor Gott nennen. Und jetzt lassen Sie mich Sie in einer kurzen Zeit etwas einführen in diese spannende Geschichte aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 18. Man muss sich die Situation mal ganz praktisch vorstellen. Also ich hoffe, Sie haben alle heute Morgen reiche Fantasie mitgebracht, um sich das vorzustellen, was hier abgeht. Da ist auf der einen Seite das Volk Israel. Die waren ja jahrelang in der Sklaverei. Die waren jahrelang in Ägypten. Die haben da Ziegel gebrannt und die haben Sklavendienste getan. Die hatten ja absolut keine Ahnung von Kriegführung. Die konnten mit Nudelholz umgehen oder mit der Mistgabel, aber die konnten absolut nicht umgehen mit einem Schwert oder sowas. Und nun ist dieses Volk herausgeführt worden aus Ägypten. Einige Zeit wandert es in der Wüste schon ein bisschen down und plötzlich taucht am Horizont ein bis an die Zähne gerüstetes Heer auf. Durchtrainiert bis auf die Knochen, die Amalekiter. Und dieses Heer ist absolut, absolut eingestellt darauf, Israel in der Wüste zu vernichten. Dieses Volk auszurotten. Und nun treffen zwei ungleiche Truppenverbände aufeinander. Auf der einen Seite die jungen Israelis, keinerlei Ahnung von Strategie oder sowas, also absolut kein Know-how in Kriegführung. Auf der anderen Seite diese Amalekiter, die wirklich kämpfen konnten. Die hatten wirklich Erfahrung. Und das konnte man sich ausrechnen, wie die Sache ausgeht. Das musste schief gehen. Das musste menschlich gesehen schief gehen. Aber, und jetzt kommt das wunderbare Aber. Aber Mose hatte eine geistliche Strategie. Und er hat diese geistliche Strategie eingesetzt. Er wusste, Beter sind Sieger. Und darum hat er das getan, was zunächst einmal richtig war. Er hat eine junge Mannschaft ausgewählt, denen hat er alles Mögliche in die Hände gedrückt, zum Kämpfen. Die zogen also den Amalekitern entgegen. Das war die eine Seite unter der Führung von Josua. Er selber aber sagte, ich will auf die Spitze des Hügels gehen und ich werde dort im Gebet sein. Und er hat auf diese Spitze des Hügels hat er zwei seiner Mitarbeiter mitgenommen, Aaron und Hur. Und dabei geschieht also das Eigenartige, was Mose sicher auch nicht vorher gewusst hat. Die Bibel sagt uns, wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Da gab es also eine, wenn hier Israel ist, hier drüben die Amalekiter, also das seid ihr jetzt, ne, so, aber bloß mal so gedacht. Wenn hier also die Israeli sind, hier sind die Amalekiter, dann gab es einen Zustrom, also es gab eine Bewegung dorthin, die Amalekiter wurden immer mehr in die Ecke gedrängt, da fielen Krieger im Kampf, während Israel vorwärts kam. Aber wenn Mose seine Hand sinken ließ, dann passierte genau das Gegenteil. Dann gab es Verluste in den Reihen der jungen Mannschaft Israels. Und dann gab es ein Siegesgeschrei in den Reihen der Amalekiter. Das hat aber Mose nicht gewusst, verstehen Sie? Hat er nicht gewusst. Genauso darf ich mal ein ganz doofes Bild gebrauchen. Nehmen wir an, ein Südsee-Insulaner, der null Ahnung von Auto hat, setzt sich in ein Auto und beobachtet, was macht denn der Chauffeur. Und er sieht immer, wenn der da unten irgendwo drückt, dann bremst das. Ja? Der hat keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Aber er beobachtet, da drückt einer mit dem Fuß und das Auto bremst. Vielleicht kann er die ersten drei Mal sagen, es ist reiner Zufall. Aber nachdem das immer wieder passiert, der Druck mit dem Fuß und er fliegt beinahe gegen die Scheibe, es bremst, muss er nach logischer Überlegung, nach dem kausalen Gesetz von Ursache und Wirkung sagen, das hat etwas mit dem Bremsen zu tun. Der drückt, das Auto bremst. Okay. Und so war das genau oben auf dem Berg. Das haben die nicht gewusst. Irgendwie, also Mose hat natürlich die Hände wieder hochgerissen und weiter gebetet und dann gab es die Gegenbewegung und einer von den dreien kam irgendwann auf den Gedanken, der das beobachtet, der hat gesagt, Mose, merkst du das? Das muss doch einen Zusammenhang haben. Immer wenn du deine Hände hochhältst und betest, dann gibt es Sieg in unseren Reihen. Wenn du deine Hände sinken liest, dann gibt es Sieg bei den Amalekitern. Mose sagt, müssen wir gleich mal testen. Also ich weiß nicht, ob das gesagt hat, das können wir ja mir nochmal erfahren, wenn wir den Video angucken. Aber wollen wir einfach mal so sagen, er hat das getestet. Ja, er ließ die Hände sinken und entdeckte tatsächlich. Und er hat die Hände wieder hochgerissen und er entdeckte tatsächlich. Und er sah den wunderbaren Zusammenhang zwischen Gebet und Sieg und zwischen Gebetsarmut oder schweigender Gemeinde und Niederlage. Das hat er entdeckt. Und was taten die beiden? Was taten die drei oben auf dem Berg? Und nun bitte sehen Sie das Bild genau. Mose war schon ein bisschen älter. Da rollt einer so einen Stein her oder wälzt so einen Stein her. Mose darf sich draufsetzen. Er hat beide Arme erhoben. Und auf der einen Seite, da steht Hur und hält die Hand, den Arm des Mose nach oben. Auf der anderen Seite steht der Aaron und drückt die Hand nach oben. Und so blieben seine Hände erhoben, wie die Bibel sagt, bis die Sonne unterging. Und es gab einen überwältigenden Sieg für Israel. Und Gott sagte zu Mose, schreibe dies zu einem Gedächtnis in dein Buch. Schreibe das ein. Das Gebet und Sieg zusammengehört, schreib das ein. Dass Gebetsarmut und Niederlage ebenfalls ein kausales Gesetz ist, schreibe das ein. Erhobene Hände, können wir sagen, garantieren den Sieg. Nun, wenn ich sage erhobene Hände, dann meine ich nicht, dass Sie ab heute immer die Hände hochheben sollen und dann haben Sie Sieg. Nein, es ist ja nur ein Bild. Natürlich dürfen Sie auch mit erhobenen Händen beten. Ich tue das auch gelegentlich mal, je nachdem. Aber da braucht man ja schon Training. Also ich glaube kaum, dass es bei uns einer länger aushält als 10 Minuten. Selbst die Leute hier unter uns, die Bodybuilding machen und sich an diese Geräte da hinhängen und herumzerren, selbst die werden wahrscheinlich die Arme nicht länger hochhalten können wie 10 Minuten oder höchstens 15 Minuten. Was uns hier gesagt wird, ist, hier entsteht eine Gebetsgemeinschaft, wo einer dem anderen unter die Arme greift. Ich habe einmal in einem Büchlein geschrieben, das ist das erste dynamische Gebetsteam der Bibel. Das ist das erste Gebetstrio, das uns in der Bibel geschildert wird. Und das hat eine ganz besondere Verheißung, denn Jesus hat gesagt, wenn zwei unter euch eins werden. Und die drei da oben waren hundertprozentig eins. Der eine hat nicht dran gedacht, was er heute Abend isst. Und der andere hat nicht dran gedacht, Mose, den würde ich gerne ablösen, ich will auch mal vorne sein. Sondern die waren in diesem heißen Kampf, wo es um Leben und Tod ging, waren sie total eins. Wenn zwei unter euch eins werden, um was es auch sei, dass sie bitten, es soll ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn, so sagt Jesus weiter, wenn zwei oder drei zusammen sind, und da geht es eindeutig um Gebet, da steht nicht, wenn zwei oder drei vor dem Fernsehapparat sitzen, dann bin ich mitten unter ihnen, das habe ich nie gelesen in der Bibel, sondern da steht, wenn zwei oder drei eins werden und in dieser Einheit im Gebet vor Gott sind, vor Jesus sind, dann bin ich in ihrer Mitte. Dann brauchen Sie gar nicht brüllen, das höre ich, auch wenn Sie leise reden. Dann bin ich in ihrer Mitte. Und wir erleben das in unserem Dienst immer wieder, wie wunderbar Gott eingreift, wenn wir uns auf diese Verheißung der Bibel berufen. Vor einigen Wochen hatte ich einen Freigottesdienst im Olympiapark in München. Die Evangelische Allianz hatte mich eingeladen. War ein wunderbarer Sommertag. Bin am Morgen mit dem Auto nach München gefahren. Ich hatte einen Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde. Immer noch Sonnenschein. Dann sind wir ins Olympiagelände gefahren. Und als wir auf den Platz zugingen, das Theatron, das ist eine Überdachung mit Bühne. Und dann sind so Steinstufen nach oben, wie ein griechisches Theater, Theatron. Als wir auf diese Bühne zugingen, überzog eine Wolkenwand den Himmel. Es wurde dunkler und dunkler. Und eine halbe Stunde vor zwei fegte eine Sturmböe durchs Gelände. Ein wolkenbruchartiger Regen ging nieder. Wir waren alle deprimiert. Der Posaunenchor hatte gerade geübt, dem blieb die Spucke weg. Es wurde gerade ein Gespräch geführt, wie man den Nachmittag gestalten könnte und wo ich noch ein Interview geben könnte und so. Und dann kam dieser wolkenbruchartige Regen. Ich habe alle Mitarbeiter, auch die Posaunenchorbläser, zusammengerufen und ich habe gesagt, habt ihr schon gebetet? Nö, wir haben geübt. Ich sage, seht, jetzt kommt der Wolkenbruch, damit wir beten. Damit wir jetzt endlich die Sache einleiten, dort, wo sie eingeleitet werden muss. Dann haben wir kleine Gruppen gebildet unter dieser Überdachung und wir haben in Dreiergruppen gebetet und den Herrn angerufen. 2:05 riss die Wolkenwand auf. Die Sonne schien warm. Die Steinstufen wurden innerhalb von 5 Minuten trocken. Die Menschen strömten herbei. Wir konnten unser Programm ohne Hektik abwickeln, 2 Stunden. Und 4:10 fegte eine Sturmböe durchs Gelände und der zweite Wolkenbruch ging nieder. Ich glaube, das ist das Geheimnis des Gebetes. Ein zweites Beispiel dazu. Ich habe in einer Bibelkonferenzstätte jeweils über Silvester eine Jugendkonferenz zu leiten mit ungefähr 140 oder 160 jungen Leuten. Und bei der letzten Jugendkonferenz haben wir uns als Crew zusammengesetzt, so 4 bis 6 Mitarbeiter, der Hausvater war dabei. Und ich habe als Bibeltext dieses Wort Jesu gelesen, wenn 2 unter uns eins werden, wenn 2 oder 3 zusammenkommen. Wir haben darüber miteinander gesprochen, wir haben uns entschlossen, viel Zeit zum Gebet zu verbringen, morgens 6 Uhr, als Team 7 für die gesamte Konferenz und so weiter. Und dann war die Besprechung zu Ende. Eine Mitarbeiterin von mir aus der Schweiz und ich wurde in das Büro des Hausvaters gerufen. Und dort sagte der Hausvater sehr deprimiert, ich habe ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht mehr, wie ich damit fertig werde. Ich habe einen 16-Jährigen, der ist voller Rebellion. Es war so Nachzügler, alle anderen sind schon verheiratet. Er macht meine Frau fertig. Er geht seit 1 Jahr in keine Veranstaltung mehr. Er hört harte Rockmusik. Es ist immer ein Kampf. Und dann traten Tränen in seine Augen. Und meine Mitarbeiterin, die sehr praktisch ist, hat zu ihm gesagt, dann wollen wir das gleich praktizieren, was wir heute gehört haben. Und schon ging sie runter auf den Teppich und wir knieten uns mit ihr auf den Teppich und wir haben für Raphael gebetet. 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten, dass Gott in diesen Tagen ihn berührt. Nun war er nicht auf der Konferenz und er würde nie auf die Konferenz kommen. Er war ja zu Hause, ungefähr 1 Kilometer entfernt von der Konferenzstätte. Ich sitze am Abend am Rednerpult, neben mir der Hausvater, er gibt mir einen Rippenstoß. Ich denke, was will der? Hat er was gegen mich? Er sagt, guck mal. Ich guckte in die Richtung, in die er deutete, und da sah ich Raphael. Keiner hat ihn eingeladen. Der war plötzlich da. Ich denke, das ist ja erstaunlich, wie Gott Gebete erhören kann, sofort. Und nach diesem Abend ging Raphael zu seinem Papa und sagte, Papa, ich möchte gern bei dieser Konferenz dabei sein. Kann ich noch in einem Zimmer übernachten? Und er wurde natürlich aufgenommen. Er hat sich dann bei einem Anbetungsteam mit eingereiht, die so Choreografie übten im Blick auf Anbetung. Und er war da mittendrin. Und Gott hat sein Herz in dieser Woche auf eine wunderbare Weise berührt. Wir aber, der Hausvater, die Mitarbeiterin und ich, wir sind jeden Tag einmal im Studierzimmer auf den Teppich gegangen, auf die Knie und haben für Raphael gebetet, 15 Minuten, immer nach dem Mittagessen. Ich denke, das wird uns hier in diesem Bibeltext ganz deutlich gezeigt. Ich habe nicht viel Zeit, viel darüber zu sagen. Ich möchte nur in aller Kürze nochmal 3 Dinge aufzeigen, um das zu schildern, was hier abläuft. Erstens, es wird hier gesagt, wenn Gemeinde Jesu unterwegs ist, wirklich unterwegs ist und sich nicht fromm im eigenen Saft um sich selber dreht, wenn Gemeinde Jesu unterwegs ist wie Israel von Ägypten nach Kanaan, durch die Wüste der Welt, durch die Steinwüsten der Welt, wenn Jesus Christus, wenn seine Gemeinde führt und die Gemeinde mit ihm unterwegs ist, dann gibt es garantiert Widerstand. Glauben Sie mir's. Wenn die Gemeinde so dahin pennt, gibt es keinen Widerstand. Wirklich nicht. Wenn eine Gemeinde sich nur um sich selber dreht, der Posaunenchor spielt für die Gemeinde, der Männerchor singt für die Gemeinde, der Frauenchor hägelt für die Gemeinde, der Prediger predigt für die Gemeinde, der gemischte Chor jubelt für die Gemeinde. Wenn also alles nur um die Gemeinde sich dreht, das regt den Teufel überhaupt nicht auf. Denn mit dieser Drehbewegung werden die alle schwindlig. Die sind völlig ungeeignet für das Reich Gottes. Also, wenn das so ist, dann regt das den Feind nicht auf. Aber wenn wir wirklich unterwegs sind, wenn eine Gemeinde eine missionarische Dimension und Strategie entwickelt, wenn eine Gemeinde sagt, wir wollen unseren Ort für Gott gewinnen, wir möchten unsere Nachbarn, die um uns herum wohnen, für Jesus gewinnen, wir wollen uns Gedanken machen, wie können wir nach vorne greifen, können wir Pro Christ 97 einladen oder sowas, wenn eine Gemeinde unterwegs ist, dann gibt es Widerstand. Dann kommt der Amalek der Hölle mit seinem dämonischen Heer und stellt sich der Gemeinde entgegen. Und das ist in der Kirchengeschichte in den zurückliegenden 2000 Jahren immer und immer wieder der Fall gewesen. Leider hat die Gemeinde oft versagt. Die hat nur gekämpft, die hat nur gewühlt, aber die hat nicht gebetet. Und das ist uns hier sehr deutlich bezeugt. Beter sind die Sieger. Nein, das waren nicht die Kämpfer. Die mussten natürlich im Einsatz sein. Aber eigentlich waren es ja die Beter oben auf dem Berg, die den Sieg gebracht haben. Das Erste also, wenn Gemeinde Jesu unterwegs ist, dann gibt es Angriffe von Seiten des Feindes. Und wenn es Angriffe von Seiten des Feindes gibt, dann ist es notwendig, dass Gemeinde sich intensiv zum Gebet formiert. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde, zu der Sie gehören, eine betende Gemeinde ist, wo Gebet wirklich eine dominierende Rolle spielt. So wie Paulus gesagt hat, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Wenn Ihre Gemeinde keine betende Gemeinde ist, dann bilden Sie doch ein Trio. Dann beginnen Sie doch eine Gebetszelle zu gründen. Dann suchen Sie jemanden, der wirklich beten kann. Nicht nur ein Vaterunser, sondern der wirklich beten kann. Dann suchen Sie sich ein oder zwei Mitbeter und beginnen Sie in dieser kleinen Gebetszelle dynamisch zu werden, indem Sie beten. Und Sie werden entdecken, Gott wird Ihnen Aufträge geben. Ich habe bei einer Evangelisation in der Schweiz über dieses Thema vor 4 Jahren gesprochen. 2 Jahre später war dort die Evangelisation geplant. Aufgrund dieses Themas haben sich in dieser Gemeinde 2 Gebetszellen gebildet. Heute sind es 30 Gebetszellen. Mit 2 haben sie angefangen. Und dann hat das alles multipliziert. Ein Vierter dazu, eine Teilung, dann wieder 3 und dann hat es sich multipliziert. Eine Gebetszelle nach der anderen. Ich habe erst vor einigen Tagen mit einer Mitarbeiterin aus dieser Gemeinde gesprochen und sie sagte zu mir, unsere Gemeinde ist völlig verändert. Völlig verändert. Die Gebetszellen haben das geistliche Klima der Gemeinde verändert. Und genau das ist das Wunder, wenn wir uns wirklich in die Gegenwart Gottes begeben und mit ihm sprechen und ihm unsere Anliegen bringen. Ja, ich gucke an die Uhr. Vielen Dank. Ich denke, es genügt auch. Nehmen Sie einfach das mit, was der Geist Gottes Ihnen heute Morgen aufzeigen wollte. Und ich rufe Ihnen jetzt ein echtes und fröhliches Shalom zu.